Erster Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, zum Gipfel des Pisgah, der Jericho gegenüberlag. Dort zeigte ihm der Herr das ganze Land, von Gilead bis nach Dan, 2. Er zeigte ihm auch ganz Naphtali, das Gebiet von Ephraim und Manasse sowie das ganze Gebiet von Juda bis zum westlichen Meer. Dritter dazu zeigte er ihm das südliche Land und die Jordanebene, die Ebene von Jericho, der Stadt der Palmen, bis nach Zoar. Vierter der Herr sagte zu ihm, das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, als ich sagte, ich werde es deinen Nachkommen geben. Ich habe dich es mit eigenen Augen sehen lassen, aber du wirst nicht dorthin gehen können. Fünfter und Mose, der Diener des Herrn, starb dort im Land Moab, so wie der Herr es gesagt hatte. Sechster Mann begrub ihn in einem Tal im Land Moab, gegenüber von Beth Peor, aber bis heute weiß niemand, wo sein Grab ist. Siebter Mose war 120 Jahre alt, als er starb, seine Augen waren noch klar und er war noch kräftig. Achter die Israeliten trauerten 30 Tage lang um Mose in den Ebenen Moabs, danach endete die Zeit der Trauer um Mose. Neunter Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt vom Geist der Weisheit, weil Mose ihm die Hände aufgelegt hatte, deshalb gehorchten ihm die Israeliten und taten, was der Herr Mose befohlen hatte. Zehnter in Israel gab es keinen Propheten mehr wie Mose, mit dem der Herr von Angesicht zu Angesicht gesprochen hatte. Elfter das zeigte sich in all den Zeichen und Wundern, die er als Gesandter des Herrn in Ägypten am Pharao, an all seinen Dienern und an seinem ganzen Land getan hatte. Zwölfter es zeigte sich auch in all der großen Stärke und furchtbaren Macht, die Mose vor den Augen von ganz Israel gezeigt hatte.